SWR 2 Spielraum. Das Land der Menschen. Hörspiel von Julie C. nach ihrem gleichnamigen Kinderbuch. Mein Herrchen Robs ist wirklich ein netter Kerl. Aber im letzten Dezember, 2 Wochen vor Weihnachten, hatten wir eine harte Zeit. Robs wollte gar nicht mehr mit mir spielen. Er war ständig schlecht gelaunt. Wisst ihr, was er die ganze Zeit gemacht hat? Er starrte aus dem Fenster. Robs? Robs? Hm? Was machst du da dauernd am Fenster? Ich warte. Er drückte sich die Nase an der Scheibe platt. Das Glas war schon ganz verschmiert, aber das war ihm egal. Dabei gab es draußen überhaupt nichts zu sehen. Nicht das Geringste. Es wurde nämlich gerade dunkel. Die Laternen brannten noch nicht, aber manche Autos fuhren schon mit Licht. Und worauf wartest du die ganze Zeit? Auf den Winter. Ich muss zugeben, draußen war es absolut scheußlich. Die Bäume waren kahl. Die Blumenbeete im Vorgarten leer und matschig, auf der Straße ein paar Pfützen. Seit Wochen herrschte richtig mieses Wetter. Es stürmte und regnete und einmal hatte es so dichten Nebel, dass man nicht mal bis zu den Schuhspitzen sah. Aber ist das ein Grund, sich wie ein Verrückter zu verhalten? 10-mal am Tag kletterte Robs auf die Couch, um aus diesem blöden Fenster zu gucken. Ich will, dass es schneit. Für mich interessierte er sich überhaupt nicht mehr. Vielleicht sollte ich mich vorstellen. Ich heiße Purzel und ich bin der Hund von Robs. Naja, ehrlich gesagt, kein richtiger Hund. Ziemlich klein und aus Stoff. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht merke, wenn mit meinem Herrchen etwas nicht stimmt. Es schneit einfach nicht. Nicht die allerkleinste Schneeflocke. Der Himmel... Da ist überhaupt kein Himmel. Nur so eine graue Decke in der Tiefgarage. Guck mal, im Fernsehen. Sie bringen was über die Malediven. Das sind wunderschöne Inseln. Ach Mama, sowas interessiert mich doch gar nicht. Der Äquator geht wie ein Gürtel um den Bauch der Erde. Weil der Bauch der Erde so dick ist, blaue Wellen, weißer Strand und alles voller Palmen. Die Leute da haben's gut. Mir ist es hier schon zu warm. Quatsch. Hier ist doch nur das Bügeleisen heiß. Ah. Ich dreh mal die Heizung höher. Bloß nicht. Kann halt nicht jeder so ein Schneemann sein wie du. Schneemann? Das trifft es ganz gut. Für Robs kann es gar nicht kalt genug sein. Er sprang von der Couch und schaltete den Fernseher aus. Schluss damit. Auf dem Couchtisch stand der Adventskranz. Der sah ganz echt aus. Aber wenn man näher rankam, Hunde haben eine feine Nase. Und dieser Kranz roch nach Plastik und Badeseife. Ohne Schnee ist Weihnachten genauso unecht wie der Kranz. Ich stellte mir vor, dass für Robs ein Weihnachten ohne Schnee auch nach Plastik und Badeseife riecht. Er tat mir schon ein bisschen leid. Wenn du eine Abkühlung brauchst, schau dir doch ein bisschen dein Buch über Pinguine an. Pinguine? Mein Buch handelt von Grönland. Das ist in der Arktis, hoch im Norden. Und Pinguine leben nur in der Antarktis, also am Südpol. Komm, Purzel, wir gucken uns die Bilder an. Er nahm mich auf den Schoß und ließ mich ins Buch schauen. Endlich mal wieder. Davon kann ich nicht genug kriegen. In dem Buch ist eine Geschichte über ein Eskimo-Mädchen. Beim Lesen haben wir immer das Gefühl, dass es mit uns spricht. Ich bin im Norden von Grönland geboren. Meine Eltern sind Eskimos. Wir leben in Iglus. Ringsum, im Schwarzen Meer, schwimmen riesige weißblaue Eisberge. Sie sehen aus wie Paläste aus Kristall. Von wegen Malediven. Das ist wunderschön. Mein Vater ist Fischer. Er hat ein schmales Boot aus Robbenhaut. Meine Mutter gibt ihm getrockneten Walspeck als Proviant mit, wenn er früh morgens zum Fischen hinausfährt. Guck, Purzel, jetzt kommt der Eisbär. Eisbären sehen niedlich aus. Der da steht mit weit gespreizten Tatzen auf einer Eisscholle, die im Meer schwimmt. Er will sich mit seinen Krallen festhalten, denn er hat Probleme mit dem Gleichgewicht. Wie der schaut. Eisbären sind süß. Aber es sind gefährliche Tiere. Deshalb bevorzugen wir Hunde als Freunde. Sie ziehen unsere Schlitten. Mein Vater hat mir einen jungen Schlittenhund geschenkt. Ich habe ihn Dodo genannt und darf ihn selbst erziehen. Er soll ein ganzes Gespann führen, wenn er groß ist. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Einmal sind wir zusammen in einen Schneesturm geraten. Die Luft war dick vom Schnee, wie eine Wand. Der Sturm heulte in den Ohren. Ich konnte nichts mehr hören oder sehen und hatte furchtbare Angst, dass wir die Richtung verlieren und ins Meer getrieben werden. Irgendwann war ich so erschöpft, dass ich nicht mehr weiter konnte. Ich dachte, wir müssten erfrieren. Aber da kam mir eine Idee. Ich habe meine Ledermütze auf das Eis gelegt und mich darauf gesetzt wie auf ein Kissen. Dann habe ich Dodo einen Strick um die Brust geschlungen und gerufen, wie es die Schlittenführer tun. Hey, ho, nach Haus! Hey, ho! Das liegt Dodo im Blut. Er hat sofort verstanden und mich den ganzen Weg nach Hause gezogen. Jetzt regnet es auch noch. Oh nein! Und zack, stand Rops wieder am Fenster. Tropfen liefen an der Scheibe herunter. Die Reifen der Autos zischten auf der nassen Straße. So ein trauriges Geräusch. Letztes Jahr um diese Zeit hat es so schön geschneit. Daran kann ich mich gut erinnern. Am dritten Advent lag schon eine dicke Schneeschicht, als hätte jemand die Welt mit einer frischen Bettdecke zugedeckt. Am Nachmittag sind Rops und ich in den Park gegangen. Dort trafen wir unsere besten Freunde, Ferdi und Nelly. Nelly ist Ferdis Hund. Der ist ein bisschen echter als ich, aber nur ein kleines bisschen. Rops befestigte den Schlitten an Nellys Halsband und rief, »Hey, ho, hey!« Aber Nelly wusste überhaupt nicht, was Rops von ihm wollte. Ich hätte es genau gewusst. Aber zum Schlittenziehen bin ich leider zu klein und vielleicht auch zu sehr aus Stoff. Trotzdem war es ein schöner Tag. Leider verstehen Ferdi und Nelly nichts von Schnee- und Hundeschlitten. Der Ferdi kommt eben aus Süditalien, da ist es schön warm. Wahrscheinlich friert er hier genauso viel wie ich. Ich könnte sogar im Schnee übernachten, wie in einem riesigen weißen Bett. 3 Tage später hatten wir Ärger in der Schule. Rops! Auch im Unterricht schaute mein Herrchen ständig aus dem Fenster. Am liebsten hätte ich ihn in die Hand gezwickt. Er merkte gar nicht, wie die Lehrerin auf ihn zuging. Rops! Er träumt von seinen Eisbären. Guck dir den mal an. Rops! Ja? Mir reicht's jetzt. Seit Tagen passt du nicht mehr auf. Wenn das so weitergeht, dann ruf ich deine Mutter an. Zu Hause wartete ein Topf mit Suppe auf uns. Aber Rops wollte nicht mal etwas essen. Und mit den Hausaufgaben klappte es auch nicht richtig. Er malte lauter Schneeflocken ins Matheheft. Der träumt von seinen Eisbären. Plötzlich flippte er aus. Ich hab mich vielleicht erschrocken. Er warf seine Hefte auf den Boden und fegte auch noch den Adventskranz vom Tisch. Ich dachte schon, mich wirft er auch noch an die Wand, aber das würde er niemals tun. Er war schon bald dabei, alles wieder aufzuheben. Dummerweise war eine Kerze vom Adventskranz zerbrochen und die anderen kriegte er nicht mehr in die Kerzenhalter. So ein Mist! Robs? Ausgerechnet in dem Augenblick kam die Mutter rein. Was ist denn hier los? Oh, der schöne Kranz. Du gehst jetzt in dein Zimmer und bleibst da. Hausarrest. Robs rannte raus und dachte gerade noch daran, mich mitzunehmen. So ein Theater. Und alles nur wegen dem Wetter. Im Zimmer setzten wir uns aufs Bett. Ach, Purzel, ich will hier weg. Nach Grönland. Würdest du mitkommen? Ich nickte schnell. Natürlich würde ich überall hin mitkommen, wohin mein Herrchen geht. Ins Land der Menschen, so nennen es die Eskimos. Land der Menschen, das klingt gut. Wir plauderten noch ein wenig. Und dann geschah etwas Merkwürdiges. Kann sein, dass wir eingeschlafen sind. Jedenfalls saß da plötzlich ein Mädchen auf dem Fensterbrett. Und es weinte. Ich war mir sofort sicher. Das war das Mädchen aus dem Buch. Das Mädchen, das mit dem Hund Dodo in einen Schneesturm geraten war. Was hast du? Eine Katastrophe. Du musst mir helfen. Was muss ich tun? Da war die Kleine schon verschwunden. Wir hatten sie nur für ein paar Sekunden gesehen, aber ich war mir sicher, dass sie tatsächlich da gewesen war. Und an der Stelle, wo sie gesessen hatte, lagen ein paar Schneeflocken, die sofort schmolzen. Am nächsten Morgen, was für ein Unterschied. Mein Herrchen war bester Laune und langte beim Frühstück richtig zu. Hm, wie schön, dich mal wieder richtig essen zu sehen. Käse aufs Pausenbrot? Ja, bitte. Und noch ein Wurstbrot zusätzlich. Ich packe schon mal meine Schulsachen. Während die Mutter Pausenbrote zurechtmachte, lief Robs auf sein Zimmer. Leise öffnete er den Schrank und holte Mütze, Handschuhe und einen Schal heraus. Er stopfte alles ganz unten in seinen Schulranzen. Weil für mich kein Platz mehr war, musste ich in die Tasche seines Anoraks. Das war vielleicht eng. Aber was tut ein Hund nicht alles für sein Herrchen? Keine Angst, Purzel. Sobald wir weg sind, hole ich dich raus. Hey, mein Pferdchen ist ja schon fertig gesattelt. Sag nicht immer Pferdchen zu mir. Mach ich ja gar nicht, mein Pferdchen. Hier, deine Brote. Pack ich schon selber weg, danke. Ich helf dir mit den Jackenknöpfen. So. Bis heute Abend. Blöd ist mein Herrchen nicht. Weil er wusste, dass die Mutter am Wohnzimmerfenster stand und ihm nachschaute, schlug er erst ganz normal den Schulweg ein. Aber als sie ihn nicht mehr sehen konnte, bog er ab zum Stadtpark. Er rannte los, dass die Sachen im Schulranzen nur so klapperten. Jetzt war ich ganz froh, in der Jackentasche zu sitzen. Erst am Rand des Parks lief er langsamer. Er schwitzte ganz schön. Wie gesagt, wir Hunde haben eine feine Nase. Bestimmt hätte er gern die Jacke aufgemacht, aber er kriegt das mit den Knöpfen nicht richtig hin. Blöd ist er, wie gesagt, nicht, aber manchmal ganz schön ungeschickt. Wenigstens holte er mich aus der Tasche und trug mich auf dem Arm. Jetzt kannst du dich umschauen, Purzel. Schön sah der Park nicht gerade aus. Der Weg war aufgeweicht. Große Pfützen reichten von einer Seite zur anderen. Auf den Wiesen lag altes Laub in großen, matschigen Haufen. Lass uns zum Fluss gehen, Purzel. Im Sommer ist im Park eine Menge los. Auf den Wiesen wird Fußball gespielt. Auf dem Fluss fahren Ruderboote und am Ufer muss man aufpassen, dass einen die Fahrradfahrer nicht über den Haufen radeln. Aber jetzt war kaum jemand unterwegs. Nur eine Mutter, die ihren Kinderwagen schob, und zwei alte Frauen mit Einkaufstaschen. Außer meinem Herrchen gab es keine Kinder. Die sind alle in der Schule. Tja, Schule schwänzen fühlt sich nicht gut an. Aber es ging ja um eine wichtige Sache. Außerdem hatten wir andere Sorgen. Wo sollten wir das Mädchen suchen? Am Fluss blieben wir stehen. Wo lang, Purzel? Ehrlich gesagt, ich hatte auch keine Ahnung. Aber ich schaute einfach mal nach links. Und Rops fand, dass links eine gute Idee war. Auf unseren Spaziergängen mit Ferdi und Nelly waren wir immer nur im vorderen Teil des Parks gewesen. Weiter durften wir nämlich nicht. Aber ich glaube, daran dachte Rops in dem Moment nicht einmal. Wir liefen immer weiter am Fluss entlang. An beiden Ufern wurden die Bäume dichter. Es war nicht zu übersehen. Der Park verwandelte sich in einen Wald. Von dem Geschaukel in Robs Arm wurde ich ganz schläfrig. Ich hätte nicht mehr sagen können, wie lange wir schon unterwegs waren. Jedenfalls begegnete uns schon seit einiger Zeit niemand mehr. Der Wald ringsum lag still da. Das Einzige, was sich außer uns bewegte, war der Fluss. Er floss trüb und so langsam, dass es einen ganz traurig machte. Guck mal, Purzel, davon biegt der Weg ab. Er führt in den Wald. An der Biegung stand eine Bank. Wir setzten uns und machten erstmal Pause. Rops packte seinen Proviant aus. Mann, hab ich einen Hunger. Ich hörte, dass jemand näher kam. Wir Hunde haben nämlich nicht nur feine Nasen, sondern auch gute Ohren. Rops hingegen war total mit Kauen beschäftigt. Er zuckte richtig zusammen, als der Mann ihn ansprach. Hey, Sportsfreund. Wenn hier jemand ein Sportsfreund war, dann wohl eher der. Er hatte eine enge, knallgrüne Hose an und ein Tuch um die Stirn gebunden, wie ein Pirat. Er sah richtig gemein aus. Und stillstehen konnte er auch nicht. Während er mit uns sprach, trampelte er die ganze Zeit auf der Stelle. Hast du dich verlaufen? Rops schüttelte den Kopf. Das Problem bestand darin, dass er den Mund voll hatte. Und mit vollem Mund darf man bekanntlich nicht sprechen. Der Sportler ließ nicht locker. Jetzt hüpfte er auf und nieder wie ein Gummiball. Und der Schweiß lief ihm über das Gesicht. Und was machst du dann hier? Ich suche jemanden. Das neben dir auf der Bank? Das ist doch dein Schulranzen. Du schwänzt wohl die Schule. Das war vielleicht ein Schlaumeier. Was sollte mein armes Herrchen denn darauf antworten? Ich suche jemanden. Die Antwort war nicht gerade neu, aber immerhin nicht gelogen. Deine Freundin? Rops biss schnell in sein Käsebrot, damit er nichts mehr sagen musste. Du wirst ja ganz rot. Ich fing an zu knurren. Ein guter Hund erlaubt es nicht, dass sich jemand über sein Herrchen lustig macht. Ich glaube, der Sportler hatte mein Knurren gehört, denn er tänzelte ein paar Schritte zurück. Also ich habe hier weit und breit niemanden gesehen. Aber du gibst wohl nicht auf, ha? Huh? Dann wünsche ich dir viel Glück. Endlich drehte sich der Jogger um und joggte davon, was das Zeug hielt. Erwachsene können echt anstrengend sein. Sogar für Stoffhunde. Puh, ich dachte schon, der macht Ärger. Aber weißt du was, Purzel? In einem Punkt hatte er recht. Wir geben nicht auf. So gefiel mir mein Herrchen. Ich lachte ein bisschen, damit er sah, dass ich mich freute. Das zweite Brot heben wir uns für später auf. Los geht's. Guck mal, Purzel. Wird es etwa schon dunkel? Wir sahen nach oben, aber der Himmel war einfach nur gleichmäßig grau. Wie spät es wohl ist. Rops drückte mich fest an sich, wie er es immer macht, wenn er ängstlich wird. Die Lage war ja auch verzwackt. Wir waren schon so weit gegangen und von dem Eskimo-Mädchen keine Spur. Aber natürlich konnte sie schon hinter dem nächsten Baum auf uns warten. Wenn wir umkehrten, würden wir ihr sicher nicht begegnen und dann wäre alles umsonst gewesen. Wenn Mama von der Arbeit kommt und ich bin nicht da, macht sie sich Sorgen. Weißt du was, Purzel? Wir gehen noch 100 Schritte, dann drehen wir um. Damit war ich einverstanden. 1, 2, 3. Mein Herrchen kann eigentlich gut zählen. 7, 19, 20. Er war einfach zu aufgeregt. Ich meine 20 und 1, ach Quatsch. 21. Nochmal von vorne. 21. 1, 2. Das nächste Mal kam er wieder nicht über die 20 hinaus. 19, 11. So ein Mist! Mir ist einfach zu warm, diese blöde Jacke. Jetzt war er richtig wütend. Da hielt ich mich besser zurück. Um die Hände freizukriegen, klemmte er mich zwischen die Knie und machte sich an den Jackenknöpfen zu schaffen. Einen bekam er aus dem Loch, den anderen riss er vor Ungeduld ab. So ein Mist! Was ist denn das? Ich hatte es auch gespürt. Ein kühler Wind strich uns über die Gesichter. Und da lachte jemand. Rops richtete sich auf. Ein paar Meter vor uns auf dem Weg stand ein Mädchen. Es stand einfach da und lachte uns aus. Soll ich dir helfen oder sowas? Die Kleine kam näher. Vielleicht hatte auch sie mein Knurren gehört. Jedenfalls hörte sie auf zu lachen. In Wahrheit war sie diejenige, die komisch aussah. Sie trug eine seltsame Mütze aus dickem braunem Leder und mit langen Klappen, die die Ohren bedeckten. Darunter kamen ihre langen schwarzen Zöpfe hervor und hingen über die Schultern. Statt eines Pullovers hatte sie ein weißes Fell um den Leib gewickelt. Und anstelle einer Hose trug sie einen Schurz aus abgeschabtem Leder. Hey, bist du taub oder stumm oder sowas? Ihre Füße steckten in Stiefeln aus Fell, die bis zu den Knien reichten. Props starrte sie an wie das achte Weltwunder. Mit ihren leicht geschlitzten Augen sah sie ein bisschen wie eine Indianerin aus. Ich glaube, mein Herrchen fand sie richtig schön. Du kannst das wohl nicht mit den Knöpfen. Bindest dir auch nicht selbst die Schuhe zu? Oh je, das würde er niemals zugeben. Ist ja auch ein bisschen peinlich in seinem Alter. Weil er nichts sagte, gab ihm das Mädchen einen Schubs in die Seite. Oh, die traute sich was. Langsam fing sie an, mir zu gefallen. Komm schon, ich hab's nicht so gemeint. Warum lachst du dann? Mein Volk lacht immer, das ist ein Zeichen von Freundschaft. Kunststück. Du hast auch keine Knöpfe und Schnürsenkel. Stimmt. Aber trotzdem bin eigentlich ich es, die Hilfe braucht. Weiß ich. Das weißt du? Ich weiß noch mehr. Dass du aus Grönland kommst. Aus dem Land der Menschen. Und weißt du auch, warum ich hier bin? Vielleicht hast du deinen Hund verloren. Dodo? Nee. Der ist zu Hause und wartet auf mich. Aber sag mal, bist du vielleicht ein Hellseher oder sowas? Ich habe ein Buch, in dem du vorkommst. Krass. Komm, hier entlang. Sie fasste Rops am Ärmel und zog ihn mit sich fort. Ich glaube, er war ganz froh, sich bewegen zu dürfen. Seit wir das Mädchen getroffen hatten, war es plötzlich ganz schön kühl geworden. Irgendwie wurde es mit jeder Minute kälter. Übrigens heiße ich Nitalak. Das bedeutet Luft voll Schnee. Du kannst Nita zu mir sagen. Luft voll Schnee. Wie schön. Ich heiße Rops. Das bedeutet nichts. Und dein Hund? Ich richtete mich zu voller Größe auf. Purzel heißt Purzel. Er ist süß. So ein kluges Mädchen. Ich hatte gleich gewusst, dass Nita in Ordnung war. Eigentlich hätte ich lieber einen Hund wie Dodo. Einen echten Schlittenhund. Und zack, da war plötzlich so eine Enge im Hals. Ich bekam fast keine Luft mehr. Tränen stiegen mir in die Augen. Sag doch nicht sowas. Du machst Purzli ja ganz traurig. Immer wieder sagt der Rob solche Sachen. Wenn er eines Tages einen echten Hund bekommt, liege ich für den Rest meines Lebens in einer staubigen Ecke. Es ist nicht immer leicht, ein Stofftier zu sein. Aber ich bin Robs Hund und ich liebe ihn. Und ich weiß, dass er mich auch mag. Jetzt drückte er mich an sich und schämte sich. Eine Weile gingen wir schweigend. Der Wald war so dicht geworden, dass die Zweige an manchen Stellen ein richtiges Dach bildeten und der Himmel nicht mehr zu sehen war. Und die Luft wurde immer kälter. Robs schob die freie Hand in die Jackentasche. Frierst du leicht? In meiner Hütte ist es etwas frisch. Ich mag Kälte. Außerdem habe ich alles dabei. Handschuhe, Schal und Mütze. Du bist doch ein Hellseher oder sowas. Das war als Kompliment gemeint. Heimlich schaute mein Herrchen Nitta von der Seite an. Ein langes Messer steckte in der Kordel, die ihren Lederschurz zusammenhielt. Ich wusste, dass er neidisch auf sie war, weil sie aus Grönland kam, einen Schlittenhund hatte und ein Messer tragen durfte. Allerdings wirkte sie im Moment nicht sonderlich glücklich. Sie hielt den Kopf gesenkt und sah ernst und nachdenklich aus. Darf ich Purzel ein bisschen halten? Aber wir kennen uns doch gar nicht. Wenn du magst. Da wurde es mir mulmig. Nitta war ja nett, aber eine Fremde und dazu noch ein Mädchen. Mit Mädchen hatte ich keine Erfahrung. Na, dann komm mal her, Purzel. Aber es war dann nicht unangenehm. Sie kraulte mich am Kinn. Genau an der richtigen Stelle. Robs schob schnell die zweite Hand in die Jackentasche. Seine Finger waren schon ganz steif. Also, Robs, pass auf. Wenn du gekommen bist, um mir zu helfen, musst du erst wissen, was ich hier mache. Das ist eine längere Geschichte. Willst du sie hören? Klar. Und ob wir das wollten. Die Geschichte beginnt in einer Zeit, als meine Familie noch nicht in Grönland lebte. Es ist eine sehr alte Familie. Und sie stammt aus dieser Gegend hier. Von genau hier? Ja, aber damals sah es hier anders aus. Die Stadt, in der du lebst, und den Wald hier, das gab es alles noch nicht. Eine dicke Eisschicht lag über dem Land. Das Eis war noch viel dicker, als die Bäume hoch sind. Und das Leben spielte sich nicht auf dem Erdboden, sondern oben, auf der Eisschicht ab. So lebt meine Familie heute noch. Die Männer jagen Seehunde und Fische. Die Frauen bauen Häuser, nähen Kleider aus Tierhäuten und bereiten das Essen zu. Nachts hört man das Geheul der Schlittenhunde. Lange Zeit waren die Menschen zufrieden mit diesem Leben. Sie kannten nichts anderes und deshalb fehlte ihnen nichts. Doch eines Tages kamen Fremde in die Gegend. Wanderer, die einen langen Weg zurückgelegt hatten. Sie kamen aus dem Süden. Ihre Kleider waren dünn, nur aus Fäden gewebt. Und ihre Schuhe wärmten die Füße nicht. Halb erfroren kamen sie bei meiner Familie, den Eismenschen, an. Sie wurden freundlich empfangen. Man brachte sie in die Eishäuser, in denen lustige Herdfeuer flackerten, und gab ihnen zu essen. Als sie sich erholt hatten, schauten sie sich die Gebräuche der Eismenschen an und lernten, wie man in der Kälte überlebt. Aber manche von ihnen hatten großes Heimweh. Ständig sprachen sie von der Sonne in ihrer Heimat, die nicht blass war, sondern leuchtend und heiß. Sie beschrieben die Landschaft grün von Pflanzen und die vielen Tierarten, die dort lebten. Manche in herrlich bunten Gewändern. Sie erzählten von Wäldern, Bergen und Seen, von Blumen und von der feuchten, duftenden Erde. Viele der Eismenschen hörten fasziniert zu. Sie hatten noch nie Erde gesehen und sie wussten nicht, was eine Pflanze ist. Sie kannten nur Eisbären, Polarfüchse und Robben. Sie glaubten, dass die Südländer von einer Zauberwelt berichteten und sie bekamen Sehnsucht nach diesem Leben. Ich mag Eis und Schnee. Ich hätte den Südländern gar nicht zugehört. So ging es auch dem anderen, kleineren Teil der Eismenschen. Ihnen bedeuteten die Geschichten der Einwanderer nicht viel, denn die warme Welt, über die gesprochen wurde, blieb ihnen fremd. Sie waren Menschen, die das Eis liebten. Sie trugen es im Herzen und wollten es gegen nichts eintauschen. Es kam zum Streit. Immer mehr Eismenschen hatten die Kälte satt. Sie riefen das Volk auf, in den Süden zu ziehen. Und plötzlich hassten sie alle, die weiter im Eis leben wollten. Sie nannten sie die Kalten und sich selbst nannten sie die Heißen. Eine schlimme Zeit brach an, es gab Krieg. Die Heißen waren in der Überzahl und trieben die Kalten in den Norden hinauf. Als sich die Kalten zurückzogen, nahmen sie in ihren Herzen den Winter mit sich. Sie flohen an die Nordküste des Landes. Dort bauten sie Schiffe und fuhren über das Meer, bis in die Gebiete des allertiefsten Winters, wohin niemand sie verfolgen wollte. Seitdem ist die Zeit des Eises hier vorbei. Niemand kann sich daran erinnern, dass diese Erde einst unter einer dicken Eisschicht verborgen war. Aber tief in jeder Seele gibt es eine leise Stimme, die noch von der Kälte erzählt, vom Schnee und von Sonnenstrahlen, die sich im Eis zu farbigen Lichtfontänen brechen. In den Herzen tragen auch die Menschen hier einen winzigen Klumpen vom ewigen Eis. Deshalb verspüren sie eine Sehnsucht nach dem Winter, nach Sauberkeit und Stille. Niemand versteht diese Sehnsucht, aber alle kennen sie. In jedem Jahr muss es Winter werden, damit die Menschen glücklich sind. Wie Nittas Augen leuchteten, während sie erzählte. Das war die gleiche Sehnsucht, unter der mein Herrchen in den letzten Wochen so sehr gelitten hatte. Die beiden sahen sich an und lächelten. Jetzt weißt du, warum es Winter werden muss. Aber du weißt nicht, wie der Winter gemacht wird. Von euch kennt sich ja niemand mehr mit der Kälte aus. Deshalb braucht ihr uns. Soll das heißen, ihr macht den Winter? Um genau zu sein, in dieser Gegend mache ich ihn. Fast wäre Robs vor Staunen der Mund aufgeklappt. Und warum du? Die Erwachsenen haben andere Pflichten. Deshalb schicken sie jedes Jahr die Kinder in den Süden. Jedes in eine andere Region. Während wir uns unterhielten, waren wir immer tiefer in den Wald gegangen. Man konnte nicht mehr unterscheiden, ob es noch Tag war oder schon dämmerte. Kein Zweig regte sich. Keine Vogelstimme war zu hören. Ich versuchte mir vorzustellen, alles um uns herum läge unter einer haushohen, glasklaren Eisschicht. Stumm und starr und schön. Und wie wird der Winter gemacht? Das kann ich dir nicht sagen. Ist es ein Geheimnis? Naja, vor allem weiß ich es selber nicht genau. Aber wie... Komm weiter, ich werde es dir erklären. So schön es war, dass Nitta mich während des Redens die ganze Zeit streichelte, aber langsam wurde mir kalt. Mein Fell war schon mit einer feinen weißen Schicht bedeckt. Raureif. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber ich weiß, was ich dazu tun muss. Im Grunde ist es ganz einfach. Ich komme hierher und alles, was ich machen muss, ist schlafen. Und von zu Hause träumen. Robs sah sie erschrocken an. Auch ich fürchtete, sie würde zu weinen anfangen. Aber ihre Augen blieben trocken. Nur sehr ernst schaute sie und ihre Nase war ziemlich rot. Im Schlaf muss ich die weiten Ebenen sehen, auf denen die beleuchteten Eishäuser glühen. Ich muss von den Eismenschen träumen, wie sie Feuer machen aus Seehundfett. Und von den schlingernden grünen Fahnen der Polarlichter am Horizont. Ich muss sogar den Tran der Wale riechen im Schlaf. Und dann, während ich schlafe, wird es kälter und kälter. Es fängt an zu schneien und der Winter ist da. Dann kann ich zurückkehren. Die Kälte reicht für ein paar Wochen. Ein einziger Traum von dir reicht für ein paar Wochen Winter? Yep. Als Robs seinen Atem in die Luft hauchte, bildete sich tatsächlich eine weiße Wolke. Es ist doch schon viel kälter geworden. Nicht wahr? Beim Erzählen habe ich viel an zu Hause gedacht. Aber dieses Jahr hat es noch gar nicht geschneit. Eben! Ich bin schon seit 2 Wochen hier. Aber kein einziges Mal habe ich von zu Hause geträumt. Verzweifelt vergrub sie die Nase in meinem Fell. Robs warf mir einen Blick zu. Ich glaube, er hätte Nitta gern in den Arm genommen und geschaukelt, so wie seine Mutter es mit ihm macht, wenn er nicht mehr weiter weiß. Stattdessen nahm er sie wenigstens an der Hand. Was glaubst du denn, wo das Problem liegt? Keine Ahnung. Irgendwie schlafe ich unruhig. Mein Hals juckt. Und ich kriege schlecht Luft. Und dann passiert immer sowas. Sie ließ Robs Hand los und reichte mich ganz schnell an ihn zurück. Dann wedelte sie mit den Armen und kniff die Augen zusammen, die sich zu schmalen Schlitzen verengten. Sie warf den Kopf in den Nacken und nieste gewaltig. Hast du das gesehen? Da, nochmal. Du hast einen Schnupfen. Ein was? Eine Erkältung. Das klingt gut. Ist es aber nicht. Anscheinend hatte sie wirklich keine Ahnung, was eine Erkältung ist. Von sowas verstehe ich nichts. In den letzten Nächten habe ich lange wach gelegen und ganz fest daran gedacht, dass jemand kommen wird, um mir zu helfen. Und da bist du. Robs schob mich unter seine Jacke, wofür ich ihm unendlich dankbar war. Die Streicheleinheiten dieser kleinen Schneeprinzessin hatten mich beinahe tiefgefroren. Robs bewegte seine Finger, die schon wehtaten vor Kälte. Über seiner Nase war eine tiefe Falte. So guckt er, wenn er angestrengt nachdenkt, was zu tun ist. Huch, Mensch! Als Nitta plötzlich stehen blieb, wären wir beinahe in sie hineingerannt. Vor uns führte ein Trampelpfad ins Unterholz. Wann ist das Gestrüpp dicht? Du wohnst gut versteckt. Es braucht doch niemand zu wissen, dass ich hier bin. Robs lächelte geschmeichelt. Auch wenn darüber gar nicht gesprochen wurde, war klar, Nitta vertraute ihm. Er würde ihr Geheimnis nicht verraten. Vielleicht ziehst du jetzt am besten deine warmen Sachen an. Robs holte Mütze, Schal und Handschuhe aus seinem Schulranzen und zog alles an. Nitta ging voraus. Es dauerte nicht lang, da öffnete sich der Wald und gab eine kleine Wiese frei. Was war das für ein Anblick? Alle Grashalme weiß überfroren, jedes Pflänzchen wie eine kostbare Skulptur aus Eis. Das reinste Wintermärchen. Das da drüben ist mein Haus. Haus war ein bisschen übertrieben. Am Rand der Lichtung stand eine Hütte. Oder nein, eigentlich war es eher ein kleiner und ziemlich schäbiger Schuppen. Als Robs nach oben sah, spürte ich, wie er erschrak. Der Himmel zwischen den Bäumen war schwarz. Purzel, wir waren noch nie bei Nacht im Wald, oder? Hast du Angst? Ehrlich gesagt, ja. Ich hatte Angst. Die Bäume umstanden die Lichtung wie eine schwarze Wand. Mit meinen feinen Ohren hörte ich es überall knistern und knacken. Du musst keine Angst haben. Ich passe auf dich auf. Eigentlich ist es ja der Hund, der auf sein Herrchen aufpasst. Aber in diesem Moment hatte ich gar keine Lust zu widersprechen. Na, bist du festgewachsen? Nitta stand am Eingang der Hütte und winkte. Ihr heller Umhang aus Fell leuchtete in der Dunkelheit. Es tat gut, sie anzusehen. Willkommen bei mir. In der Hütte war es so dunkel, dass man die eigene Pfote nicht sehen konnte, wenn man sie vor die Augen hielt. Robs blieb einfach mitten im Raum stehen, um sich nicht zu stoßen. Warte mal. 2 Steine schlugen aneinander. Ein Funke leuchtete auf. Und fast im gleichen Augenblick wurde es hell. In einer flachen Schale brannte eine Flüssigkeit. Die Flammen waren bläulich und leckten träge über die Oberfläche. In ihrem Licht erschien ein grob gezimmerter Tisch und daneben ein Bett. In der Ecke stand noch eine Holzkiste. Mehr Möbelstücke hätten in dem winzigen Raum auch gar keinen Platz gefunden. Hochverehrte Gäste, bitte nehmen Sie Platz. Wo denn? Na, da. Setz dich aufs Bett. Und du, Purzel, du darfst auf den Tisch. Ein hervorragender Platz. Nitta nahm ihre Ledermütze ab und legte sie neben mich. Willst du was essen? Sehr gute Idee. Nitta holte ein Bündel grauer Stangen aus der Kiste und verteilte sie. 4 für Robs, 2 für mich, 4 für sie selbst. Die Dinger sahen äußerst verdächtig aus. Was ist das? Trockenfisch. Riecht gut. Stimmt's? Naja. Man kann's auch deutlicher sagen. Das Zeug stank wie die Pest. Ich glaube, ich muss noch mein zweites Pausenbrot aufessen. Robs war froh, dass er sich etwas zu essen aufgehoben hatte. Ich selbst brauchte nicht viel. Um genau zu sein, ich brauche gar kein Futter. Falls wir später wirklich mal nach Grönland ziehen, werden wir uns an die Küche dort jedenfalls noch gewöhnen müssen. Auch die Tischmanieren sind wohl ein bisschen anders. Lecker. Es geht doch nicht über ein gutes Abendessen mit Freunden. Stimmt. Wie ist das eigentlich so mit deinen anderen Freunden? Sind das auch so kalte Schnauzen wie du? Ferdi und Nelly? Nee, die mögen es sehr heiß. Ferdi kommt aus Süditalien. Sie fahren jede Ferien dorthin. Warst du schon mal mit? Da ist es doch viel zu warm. Ferdi sagt, im Sommer hält man es eigentlich nur im Wasser aus. Klingt interessant, so ein Sommer im Wasser. Meinst du? Bevor du es nicht ausprobiert hast, weißt du auch nicht, wie du es findest. Da hatte sie recht. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du dich ja immer noch auf zu Hause freuen. Letztes Jahr waren Ferdi und Nelly richtig traurig, dass ich nicht mitgefahren bin. Siehst du? Für seine Freunde muss man auch mal was aushalten können. Da hatte sie noch mehr recht. Ich wette, du würdest für mich sogar einen Trockenfisch essen. Bestimmt. Aber weil du mein Freund bist, halte ich es sogar aus, wenn du keinen isst. Puh, da bin ich aber froh. Nitta und Robs wurden immer lustiger und neckten sich, bis sie aufgegessen hatten. Dann waren sie plötzlich still. Das Licht warf schwankende Schatten an die Wände. Ich wusste genau, was in Robs vorging. Für eine Weile hatte er ganz vergessen, dass wir hier waren, um Nitta zu helfen. Jetzt fiel es ihm wieder ein. Draußen im Wald rief ein Käuzchen. Was war das? Das sind die Waldtiere. Vor uns haben sie keine Angst. Deshalb tun sie uns nichts. Das konnte ich nur hoffen. Hunde sind bei Rehen und Hasen nicht so beliebt. Zum Glück blieb keine Zeit, weiter darüber nachzudenken. Nitta wandte Robs das Gesicht zu. Ihre Augen waren dunkelblau und es sah fast so aus, als ob irgendwo tief drinnen ein schwaches Licht leuchtete. Ich lege mich jetzt hin. Robs half ihr, die hohen Feldstiefel von den Füßen zu ziehen. Dann streckte sich Nitta auf dem Bett aus. Reichst du mir meine Mütze? Die benutze ich immer als Kopfkissen. Robs nahm die Mütze vom Tisch und schnupperte daran. Sofort hellte seine Miene sich auf und er steckte die Nase tiefer in das Leder. Ich hatte es auch gemerkt. In dieser Mütze wohnten unzählige Gerüche nach Seehund, Fischen und Meerwasser. Man musste an die Bilder in dem Grönlandbuch denken. Da war das schwache Aroma von frisch gefallenem Schnee und dazu der etwas muffige Geruch von Handschuhen, die mit Wasser getränkt sind. Wenn die Kälte einen Geruch hat, dann diesen. Wenn die Augen meines Herrchens so leuchten wie in jenem Moment, dann hat er eine Idee. Mit ausgestrecktem Arm hielt er Nitta die Mütze vors Gesicht. Wonach riecht das? Nach gar nichts. irgendwie ist meine Nase verstopft. Rops grinste. Er wusste jetzt, was zu tun war. Und das Schönste war, auch ich durfte helfen. Purzel, ich habe einen Auftrag für dich. Bist du bereit? Und ob ich das war? Nitter, du bekommst heute ein anderes Kissen. Ich soll mich auf Purzel legen? Es wäre ihm eine Ehre. Deine Mütze brauche nämlich ich. Ich wurde aufs Bett gesetzt und Nitter legte vorsichtig ihren Kopf auf meinen Rücken. Tue ich ihm auch nicht weh? Naja, ich hatte es schon mal bequemer. Aber es war ja für einen guten Zweck. Rops blieb auf der Bettkante sitzen, die Mütze in der Hand und sah zu Nitter hinunter. Schöne Träume wünsche ich. Er strich ihr behutsam über die Stirn, bis sie die Augen schloss. So machte seine Mutter es immer bei ihm, wenn er nicht schlafen konnte. Eine Weile lauschten wir Nitters Atem, der immer langsamer und tiefer wurde. Ruhig wanderten die Schatten durch die Hütte. Bald war Nitter eingeschlafen. Für ein Mädchen schnarchte sie ganz schön. Das lag daran, dass sie durch den Mund atmete. Sie schläft, also los. Jetzt zeigte mein Herrchen, was er kann. Er setzte sich zurecht, hielt die Mütze an die Nase und roch daran, bis er Grönland vor sich sah. Dann begann er leise zu erzählen. Alles, was er berichtete, konnte man lebhaft vor sich sehen. Ich sehe eine weite, schneebedeckte Ebene. Ein Schlittengespann jagt darüber hinweg. Dodo führt das Gespann. Seine Pfoten wirbeln den feinen Schnee auf wie Staub. Der Schnee legt sich den Hunden auf Köpfe und Rücken. Ihr ganzes Fell ist mit einer glitzernden Schicht überzogen. Sie fahren an die Küste, um den Fischfang abzuholen. Bald hatte ich das Gefühl, selbst zu träumen, obwohl ich gar nicht schlief. Gerade kommen die Kajaks vom Fischen herein. Es war ein guter Fang. Die Hunde sind brav gelaufen. Zur Belohnung bekommt jeder einen Fisch. Dodo ist zuerst an der Reihe. Frisch schmeckt der Fisch auch viel besser als trocken. Ich glaube fast, an dieser Stelle hat Nitter im Schlaf gelacht. Sie zuckte leicht mit Armen und Beinen. Rops streichelte noch ein bisschen ihre Stirn. Seine Miene war froh und traurig zugleich. Er wusste, dass sie jetzt träumte und dass sie danach zurückkehren würde ins ewige Eis. Als wir erwachten, fanden wir uns erst gar nicht zurecht. Irgendwie lagen wir in einem weichen Bett und die Sonne blendete. Neben mir richtete Rops sich auf. Er streckte die Arme, als würden sie schmerzen. Tatsächlich war es unheimlich kalt. Rops Nase lief. Wo bin ich denn? Das ist mein Zimmer. Aber das Fenster ist ja sperrangelweit offen. Eigentlich achtete die Mutter immer streng darauf, die Wärme im Haus zu halten. Purzel, da bist du ja. Womit bist du denn zugedeckt? Das ist ja Nitters Ledermütze. Wahrscheinlich hatte ich deshalb die halbe Nacht von Eisbären geträumt. Und seltsam, Rops lag mit Jacke und Schal und Handschuhen im Bett. Aber da war er schon aufgesprungen, stampfte mit den Füßen und klatschte in die Hände. Rops hob mich auf den Arm und wir traten gemeinsam ans Fenster. Das gibt's doch gar nicht. Der Garten lag unter einer dicken Schneedecke. Die Äste der Tanne bogen sich unter ihrer Last und von Zeit zu Zeit geriet eine Handvoll Schnee ins Rutschen und fiel zu Boden. Feine Flocken flogen überall durch die Luft. Der Wind trug sie von den Baumwipfeln und wirbelte sie vom Boden auf. Juhu, es hat geschneit. An diesem Morgen brauchten wir vom Zimmer bis in den Garten keine 10 Sekunden. Kaum waren wir draußen, feierten wir ein richtiges Schneefest. Rops bückte sich und belud seine Arme mit Schnee, um ihn in die Luft zu werfen und auf sich herunterrieseln zu lassen. Ja. Er wirbelte den Schnee mit den Füßen auf, ließ sich hineinfallen und sprang wieder auf. Er lachte, verlor Handschuhe und Schal und tobte so lange, bis er nicht mehr konnte und mit rotem Kopf und fliegendem Atem in eine Schneewehe sank. Ja. Da lag ich sowieso schon und japste und nieste und ertrank fast im Schnee. Aber was sagt der Rops? Das ist das Beste, was es gibt. Aber das ist doch... Mit einem Mal war die Fröhlichkeit wie weggeblasen. Guck mal, Purzel, da sind Fußspuren. Gleich neben uns lief eine Spur durch den frischen Schnee, an der Gartenmauer entlang und zum Tor hinaus. Es waren die Abdrücke von Sohlen, wie dicke Stiefel sie haben. Und die Schritte waren klein. Das sind Nitterspuren. Komm, Purzel. Wir folgten den Fußstapfen um das Haus herum. Was meinst du, Purzel? Ob wir sie wiedersehen? Das wusste ich auch nicht. Aber eins stand fest. Sie war jetzt wieder zu Hause und glücklich. Sie sah Grönland wieder und ihren Hund Dodo. Selbst wenn wir jetzt ein bisschen traurig sind. Für Freunde muss man das aushalten. In der Mitte des Vorgartens endeten Nitterspuren. Hier ist Nitter ein paar Mal auf und ab gegangen. Und da steht was. Mit einem Stock hatte Nitter in großen Buchstaben etwas in den Schnee geschrieben. Ich kann das lesen, kein Problem. Also, Leib... Na los! Lieber Rob steht da. Und dann vielen Dank, deine Nitter. Wie schön, Purzel, ein Schneebrief für uns. Am liebsten hätte Rob sich den Schneebrief aufgehoben. Zur Erinnerung. Aber Schnee gehört eben zu den Dingen, die sich nicht aufbewahren lassen. Vom Schneebrief aus liefen Nitters Spuren aus dem Garten und schnurgerade die Straße entlang. Außer ihr war noch niemand über die frische Schneedecke gegangen. Wir schauten der Spur eine Weile nach. Eine Schneeflocke landete auf Robs Handschuh. Wir betrachteten das feine Muster aus winzigen Kristallen. Es war unendlich schön. Ab jetzt war jede Flocke ein kleiner Gruß von Nitter. Ah! Hey Mama, was soll das? Plötzlich landete ein Schneeball in Robs Nacken. Auch ich kriegte eine Ladung ab. Wenigstens rutschten mir die Eisklümpchen nicht in den Nacken und den Rücken hinunter. So ein Fell sitzt einfach besser als eine Jacke. Gleich kommt die zweite Portion. Aus dem Wohnzimmerfenster lehnte sich die Mutter und scharrte mit den Händen Schnee vom Fensterbrett, um den zweiten Schneeball zu formen. Rops sprang geschwind zur Seite, als sie auf ihn zielte. Daneben! Na sowas! Das ist wohl schon zu viel Schnee für den Obereisbären. Boah! Zwei Schneebälle pro Jahr sind wirklich genug. Die Mutter wischte sich die Hände ab und schloss das Fenster. Komm, Purzel, wir gehen zu Ferdi und fragen, ob er mit dem Schlitten zur Schule fahren will. Und wer soll den Schlitten ziehen? Das könnte Nelly machen. Und wenn er nicht will? Wir fragen ihn halt mal. Wir könnten ihm doch zur Belohnung ein Schokoladeneis kaufen. Oder vielleicht lieber ein paar heiße Waffeln. Das Land der Menschen, Hörspiel von Julie C. nach ihrem gleichnamigen Kinderbuch. Es sprachen Purzel, Tommy Pieper, Rops, Benjamin Meyer, Nitta, Mira Pateke, Mutter, Anna Windmüller, Lehrerin, Lisa Schlegel, Jogger, Oliver Kraushaar, Fernseher, Anne Diemer, Kinder, Christoph und Tobias Krohl. Komposition: Thomas Gerwin. Ton und Schnitt: Andrea Mamitsch, Waltraud Gruber und John Krohl. Regieassistenz: Benno Schur. Regie: Iris Drögekamp. Produktion: Südwestrundfunk 2008. Dramaturgie Uta Maria Heim.